WDR 3 Kulturfeature. Dieser Raphael begleitet unser Leben sozusagen auch. Immer wieder verschwinden berühmte Meisterwerke der Kunstgeschichte von der Bildfläche. Und dann weiß ich von dem Chauffeur meines Vaters, dass er nachts rausging und da wurde aus dem einen Lastwagen in einen anderen, kleineren Lastwagen wohl, lauter verpackte Gemälde umgeladen. Das FBI weiß, wer das gestohlen hat. Sie haben zwei Leute identifiziert. Sie sagen es nur nicht der Öffentlichkeit. Diese wohlhabenden Leute können Dinge aufkaufen, die in Museen waren. Sie verschwinden damit und teilen sie nicht mehr mit der Welt. Welche Folgen hat es, wenn große Kunst verschwindet? Drei Geschichten von verschollenen Millionenbildern. Van Gogh, Vermeer, Raphael. Auf der Suche nach verschollenen Meisterwerken. Ein Feature von Stefan Koldehoff und Johannes Nichelmann. Die erste Geschichte führt zum einst teuersten Gemälde der Welt. Am Abend des 15. Mai 1990 wird im Auktionshaus Christie's in New York Vincent van Goghs Porträt des Dr. Gachet für unglaubliche 82,5 Millionen Dollar versteigert. Noch nie zuvor hatte ein Gemälde so viel Geld eingebracht. Der 15. Mai 1990 ist aber auch der Tag, an dem dieses Meisterwerk zum letzten Mal öffentlich gezeigt wurde. Dieser Van Gogh ist wie kaum ein anderer in den letzten 135 Jahren zum Spielball von Politik und Wirtschaft geworden. Le fait que ce tableau ait disparu et soit au cœur d'une histoire pareille, incroyable, invraisemblable, c'est juste quelque part. Dass dieses Gemälde verschwunden ist und auch noch solch eine Geschichte hat, ist unglaublich. Wouter van der Veen ist Kunsthistoriker und verantwortlich für ein besonderes Haus in der französischen Kleinstadt Auvers, nördlich von Paris. Drei Stockwerke, Fensterläden, ein malerischer Garten. Hier lebte der Nervenarzt und Kunstmäzen Paul Ferdinand Gachet. Große Impressionisten wie Pissarro, Renoir oder Gauguin gingen damals bei ihm ein und aus. Diese Malergenies arbeiten genau hier, im Haus von Dr. Gachet. On a ces génies de la peinture qui travaillent là, dans cette maison même où nous nous trouvons. Im Frühjahr 1890 kommt auch Vincent van Gogh hierher. Zuvor verbrachte er lange Zeit in einem Krankenhaus in Saint-Rémy in der Provence. Er leidet vermutlich unter Depressionen, Epilepsie und Syphilis. Vincents Bruder Theo empfiehlt ihm Dr. Gachet. Die Geschwister haben Hoffnung, dass Gachet helfen kann, den Maler von seinem Leiden zu befreien. Doch Van Gogh bemerkt sehr schnell, dass Gachet ihm an dieser Stelle keine große Hilfe sein wird. Tout d'abord, il était avenant, il était sympathique, il était empathique. Il fait un peu tout, il touche à tout, il s'intéresse à tout. Zunächst einmal ist er freundlich, einfühlsam. Er macht ein bisschen von allem, er interessiert sich für alles, aber in keinem Bereich ist er brillant. Et il est brillant nulle part. Van Gogh schreibt, Dr. Gachet sei ebenso krank wie er selbst und beschließt schon nach ein paar Tagen, dass er den 61-Jährigen malen will. Es wird sein letztes Porträt sein. An einem Tisch im Garten der Maison Gachet inszeniert er den Arzt in der Pose der Melancholie, wie sie in der Kunstgeschichte seit Jahrhunderten zu finden ist. Er kennt vermutlich die Werke von Malern wie Dürer oder Delacroix. Der Kopf aufgestützt auf einem Arm, der andere liegt auf dem Tisch. Dazu ein sehnsuchtsvoller Blick. Die bestimmende Farbe des Van Gogh-Bildes ist ultramarinblau. Wilde und dick aufgetragene Pinselstriche sorgen für eine unglaubliche Sogwirkung. Auf dem Tisch liegen sorgfältig ausgewählte Requisiten. Van Gogh macht Gachet aber nicht nur zu seinem Protagonisten, sondern zu seinem Komplizen. Ils vont parfaitement jouer le jeu. Et ils vont se mettre dans une position qui est très ambitieuse et reprendre l'image même, l'allégorie de la mélancolie. Die beiden nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und wagen den ambitionierten Versuch mit diesem Bild, dem abstrakten Begriff der Melancholie gerecht zu werden. Avec un attribut qui est la fleur de digital. Die Blüte des Fingerhuts steht als Symbol für den Beruf von Dr. Gachet. Und die Bücher als Gemeinsamkeit dieser beiden kultivierten Männer. Alles wird inszeniert, um die Begegnung zu zelebrieren. Zwischen einem großartigen Künstler und jemandem, der eine wichtige Rolle in der Kunstgeschichte seiner Zeit einnimmt. Sechs Wochen, nachdem er das Porträt des Dr. Gachet fertiggestellt hat, nimmt sich Van Gogh das Leben. Manche betrachten dieses Werk nicht nur als Porträt von Dr. Gachet, sondern auch als eine Art Selbstbildnis von Van Gogh. Er schreibt, dass dieses Gemälde nicht nur die Melancholie von Gachet ausdrücke, sondern den untröstlichen Ausdruck unserer Zeit habe. Er schreibt von der Hoffnung, dass seine Porträts auch noch 100 Jahre später wie eine Erscheinung wirken. Und tatsächlich, fast auf den Tag genau 100 Jahre nach seiner Ankunft in Auvers, wird das Porträt des Dr. Gachet 1990 zum teuersten Gemälde der Welt. Seitdem ist es nie wieder öffentlich gezeigt worden. I'm a reporter at the New York Times in New York City. I work on the investigations team. Ich bin Reporter bei der New York Times in New York City. Ich arbeite in der Investigativredaktion. Journalist bin ich seit 24 Jahren. Ich habe hier in New York, Peking, Hongkong und Washington als Reporter gearbeitet. Eigentlich kümmert sich Mike Forsythe selten um die Kunstwelt. Doch die Geschichte vom Bildnis des Dr. Gachet hat seine Aufmerksamkeit erregt. Alles beginnt mit einem anderen Van Gogh-Werk, das aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden ist. Ich habe an einer Geschichte über einen chinesischen Geschäftsmann gearbeitet. Er sitzt gerade im Gefängnis. Wir hatten einige Dokumente aus seiner Firma, unter anderem eine Rechnung von Sotheby's für ein Van Gogh-Gemälde. Es handelt sich um ein Stillleben, eine Vase mit Gänseblümchen und Mohnblumen. Laut dieser Rechnung wurde es an eine Offshore-Firma auf den britischen Jungferninseln verkauft, die es 2014 für etwa 62 Millionen Dollar von Sotheby's erwarb. Eigentlich war bekannt, dass das Bild damals von einem chinesischen Filmproduzenten gekauft worden sein soll. Aber die Dokumente erzählen eine völlig andere Geschichte. Die Geschichte davon, wie Kunst zum Investitionsobjekt wird, in Kisten verschwindet und darauf wartet, irgendwann weiterverkauft zu werden, ohne jemals gesehen zu werden. Ist das auch die Geschichte des Bildnisses des Dr. Gachet? Most Van Gogh paintings are in museums, mostly in the Netherlands, but also in France, in the United States, all over the world. Die meisten Van Gogh-Gemälde befinden sich in Museen, vor allem in den Niederlanden. Aber auch in Frankreich, in den Vereinigten Staaten, überall auf der Welt. Und viele, die sich in Privatbesitz befinden, werden an Museen ausgeliehen. So sollte es auch sein. Es gibt nur sehr wenige, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Eines davon ist das Porträt von Dr. Gachet. Und es gehört zu seinen berühmtesten Werken, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Ich habe mich sehr dafür interessiert, weil dieses Stillleben, über das ich gerade schrieb, nur zwei Wochen nach dem Porträt von Dr. Gachet in Auvers im Juni 1890 gemalt wurde. Die beiden Gemälde haben viele Gemeinsamkeiten. Sie verschwanden beide etwa zur gleichen Zeit aus der Öffentlichkeit und sie verließen beide die Museen. Around the same time, and they both left museums. Das Bildnis des Dr. Gachet hing einst im Frankfurter Städelmuseum. 1911 kaufte es der Direktor Georg Zwarzenski in einer Zeit, in der kaum jemand in Deutschland Van Gogh auf dem Schirm hatte. Vor dem Ersten Weltkrieg war es zudem höchst umstritten, Kunst aus Frankreich in Deutschland auszustellen. Doch Zwarzenski setzt sich durch und macht den Van Gogh für knapp ein Vierteljahrhundert zu einem zentralen Gemälde im Frankfurter Museum. Doch 1933 wird es nach der Machtübernahme der Nazis abgehängt. Muss ihren Bergen den Stempel des Schönen aufbringen. Hitler und seine NSDAP betrachten den Van Gogh als ausgesprochen entartet. 1937 verkaufen sie das Bild gegen Devisen ins Ausland. Reichswirtschaftsminister Hermann Göring ist persönlich involviert. Über Umwege landet das Bild bei der jüdischen Bankiersfamilie Kramarski, die es bei ihrer Flucht aus dem brennenden Europa nach New York mitgenommen hat. 50 Jahre lang ist der Gachet in ihrem Besitz. Sie zeigen es immer wieder öffentlich im Metropolitan Museum of Art an der Fifth Avenue. 1990 entschließt sich die Familie zum Verkauf. Für die Rekordsumme von 85,2 Millionen Dollar geht das Bild an den japanischen Industriellen Ryuei Saito, einen Kunstliebhaber. Glauben Sie mir, ich liebe diese Gemälde von ganzem Herzen. Sie sind ein Stück meines Lebens. Und wenn diese Bilder nach meinem Tod nicht mit mir zu Grabe getragen würden und in dieser Welt blieben, könnte das ja bedeuten, dass sie irgendwann an jemand anderes verkauft werden. Das wäre unerträglich für mich. Er ist so in das Werk verliebt, dass er es nach seinem Tod mit sich gemeinsam verbrennen lassen will. Manche glauben an einen PR-Gag. Ich bin überhäuft worden mit Protesten. Deshalb habe ich mir, auch wenn es schwer fällt, meine Entscheidung, die weder Spaß war, noch ein PR-Gag, noch einmal überlegt. Ich bin ein religiöser Mann, lebe mit meiner Religion, will aber auch die religiösen Gefühle der Europäer nicht verletzen. Also werde ich ein Museum bauen am Fuße des Fuji. Dort wird der Van Gogh zu sehen sein und auch all die Bilder, die ich noch kaufen werde. Dazu wird es nicht kommen, denn Saitos Firmenimperium wird kurz darauf untergehen. Der letzte uns bekannte Besitzer des Gemäldes ist ein Österreicher, ein Bankier namens Wolfgang Flöttl, der viele, viele Jahre in New York gelebt hat. Ihm gehörte das Gemälde. Er hatte es in den späten 1990er Jahren dem japanischen Besitzer abgekauft. Doch es stellte sich heraus, dass auch er während der Asienkrise 97-98 in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Wolfgang Flöttl war 2007 in den größten Bankenskandal Österreichs verstrickt. Vor Gericht musste er seine Vermögensverhältnisse offenlegen. Auf einer Liste mit Gemälden tauchte auch das Bildnis des Dr. Gachet auf. Wir glauben, dass Herr Flöttl vielleicht weiß, wem er das Gemälde verkauft hat. Ich meine, sollte er das nicht wissen? Wir haben eine Adresse von Herrn Flöttl gefunden. Das hier ist ein besonders wohlhabender Teil der Park Avenue. In diesen Blocks leben ein paar Industrietitane und Milliardäre. Wir sind also zu diesem Wohnhaus gegangen und der Plan war, ihn zunächst anzurufen, um zu fragen, ob er zu Hause ist und uns ein Interview geben würde. Ich rufe jetzt an. Nicht erreichbar. Ich rufe eine der Handynummern an. Ich habe ihn angerufen. Und überraschenderweise ist er rangegangen. Oh yes, hi, is this Mr. Flottle? Hi, spreche ich mit Herrn Flottle? Yeah, Mr. Flottle, my name is Mike Forsyth. I'm a reporter for the New York Times. Listen, I am working. Ich arbeite an einer Geschichte über das Porträt des Dr. Gachet. The portrait of Dr. Gachet. Das Van Gogh-Gemälde, das Sie besaßen. Ich würde wirklich gerne mit Ihnen über das Gemälde sprechen, darüber, wo es sein könnte und an wen Sie es verkauft haben. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Yes. Yeah. Oh, is there any way? Können Sie mir sagen, für wie viel Geld das Gemälde an diesen Sammler verkauft wurde? Yeah. Right, right. Okay. Well, I really appreciate you talking to me. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie mit mir gesprochen haben. Okay. Thank you. Okay. Bye. Er ist nicht hier. He's not here. Er wohnt hier nicht mehr. So he doesn't live here anymore. Er war sehr höflich, aber er sagte, er lebe sehr zurückgezogen und gebe keine Interviews. Er kennt nicht einmal die Identität des neuen Besitzers. Es wurde alles über Sotheby's und einen Anwalt geregelt. Ihm wurde gesagt, es sei ein bekannter Sammler. I was quite surprised that he had no idea. Maybe he does and he wasn't telling me, but ich war überrascht, dass er keine Ahnung hat, wem er das Gemälde verkauft hat. Vielleicht weiß er es und hat es mir nicht erzählt. He said he was still bound. Er sagte, er sei an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden und könne mir nicht einmal sagen, wie viel Geld er bekommen hat. So the mystery remains. Das Rätsel bleibt bestehen. We still need to track down, you know, where this painting is and who exactly owns the painting. Wir müssen also immer noch herausfinden, wo das Gemälde ist und wem genau es gehört. Die Suche nach dem Bildnis des Dr. Gachet geht weiter. Andere Bilder verschwinden nicht durch den Kunstmarkt, sondern durch Kriege. Seit vielen Jahren hängt im Nationalmuseum in Krakau ein leerer Bilderrahmen, als Mahnung und als Zeichen der Hoffnung. Er ist vorgesehen für ein weiteres zentrales Meisterwerk der westlichen Kunstgeschichte, das als verschollen gilt, seit 1945. Sollte das Gemälde wieder auftauchen, würde es vermutlich denselben Rang haben wie einst Van Goghs Bildnis des Dr. Gachet. Es würde wohl zu einem der teuersten Gemälde der Welt aufsteigen. Gemalt wurde es um 1513 von einem der berühmtesten Maler der Kunstgeschichte, von Raphael Sanzio da Urbino. Markus de Kiert, der Direktor des Wallraf-Richarts-Museum in Köln. Raphael ist der große Inbegriff des Renaissance-Künstlers, des Künstlers in der Hochrenaissance mit Leonardo und mit Michelangelo, und ist aber nicht nur in seiner Zeit so eine Gipfelkunst der Kunstgeschichte wichtig gewesen, sondern auch über Jahrhunderte, im Grunde bis ins späte 19. Jahrhundert, der Inbegriff des großen Künstlers gewesen, dem die Künstler nachgefolgt sind und der aufgrund seiner Fähigkeiten so vorbildlich geworden ist. Denn Raphael malte in einer Zeit, als sich die Kunst von den Kirchen und Höfen emanzipierte und im Rückgriff auf die Ideen der Antike wieder den Menschen selbst in den Mittelpunkt stellte. Auf dem Bild zu sehen ist ein selbstbewusster junger Mann mit langen Haaren, Barett und Pelzkragen. Vielleicht ist es sogar der Maler selbst. Seit knapp 80 Jahren fehlt jede Spur von dem Bild. Markus de Kiert hat große Hoffnung, dass es durch Zufall irgendwann wieder auftauchen könnte. Wir haben jetzt nicht gerade im Bereich Raphael, aber doch immer wieder Funde von Werken hier bei uns in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, wo plötzlich eine Enkelgeneration ein Bild entdeckt und sagt, was ist denn das? Das habe ich gar nicht gesehen, und plötzlich sagt mir aber mein Nachbar oder ein Kenner, das ist schon was wert, und zeigt das mal irgendwo. Ist es denkbar, dass das Bild irgendwo an einer Wand hängt, auf einem Dachboden verstaubt oder in einem feuchten Keller vergammelt, ohne dass jemand Notiz von seinem eigentlichen Wert genommen hat? Moin. Herr Frank? Ja. So, das ist hier das älteste Häuser von Eckler. Bin ganz stolz. Obwohl ich ein Bayer bin, wohne ich halt jetzt hier. Ja, über 40 Jahre. Niklas Frank, geboren 1939, lebt in Schleswig-Holstein. Seine bewegte Familiengeschichte ist eng mit dem Schicksal des Bildnisses des unbekannten jungen Mannes von Raphael verbunden. Dieser Raphael begleitet unser Leben sozusagen auch. Lässt sich aus seinen Erinnerungen rekonstruieren, was mit dem Gemälde wirklich geschehen ist? Niklas Franks Vater war einer der führenden Nazi-Verbrecher, die 1946 beim Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt worden sind. Er war Hitlers Statthalter im besetzten Polen, dem sogenannten Generalgouvernement. Hans Frank terrorisierte und ermordete. Den Schlächter von Polen nannten ihn seine vor allem jüdischen Opfer. Und Hans Frank hat Polen und seine Bevölkerung systematisch ausgeplündert. In seine Hände geriet auch das Meisterwerk Der unbekannte junge Mann von Raphael. Seit Kriegsende gilt es als verschollen. Was ist genau passiert? Es ist der 17. Januar 1945, nachmittags 14 Uhr. Hans Frank macht sich auf die Reise. Von Polen nach Oberbayern, von der Krakauer Burg, der Wawel, der ehemaligen Residenz der polnischen Könige, auf einen verschneiten Bauernhof in Neuhaus am Schliersee. Der NS-Verbrecher ist auf der Flucht vor der Roten Armee. Vielleicht hat er es geahnt, aber so richtig wollte es ihm nicht einleuchten, dass er letztlich um seinen Kopf kämpfen wird. Ich glaube, diese Big Shot-Nazis haben gedacht, das Schlimmste, was ihm passiert, ist Holzhacken in Holland, wie unserem alten Kaiser Wilhelm es passiert ist. Ne? Und er hat ja allerdings gesagt, zu einem Jugendfreund, der ihn 1944 in Krakau besucht hat, hat er gesagt, du wirst Professor und mich wird man hängen. Hans Frank reist mit Gefolge und ganz großem Gepäck in einer Kolonne aus zwei Mercedes-Limousinen und mindestens einem Lastwagen. Sein Sohn Niklas Frank hat die Flucht aus Erzählungen rekonstruieren können. Und dann weiß ich von dem Chauffeur meines Vaters, dass er nachts rausging und da wurde aus dem einen Lastwagen in einen anderen, kleineren Lastwagen wohl, lauter verpackte Gemälde umgeladen. Und er ging hin zu dem Herrn Palissieux. Der Herr Palissieux war ein Deutsch-Schweizer, der Kunstberater meines Vaters war, also Raubkunstberater eigentlich, kann man sagen. Und da hat er noch gefragt, was macht's denn ihr da? Und dann hat der Palissieux ihm gesagt, das geht Sie nichts an, gehen Sie wieder rein. Wie ein König habe Hans Frank auf der Wawelburg Hof gehalten, erinnern sich Zeitzeugen. Immer an seiner Seite seine Frau Brigitte, eine ehemalige Sekretärin im Bayerischen Landtag. Als glamouröses Paar der Nazi-Elite umgaben sich die Franks mit den Insignien der Macht. Er trug Uniform, sie Pelzmäntel und teuren Schmuck. Dutzende Angestellte waren den beiden und ihren Kindern zu Diensten. An den Wänden der Wawelburg und des Privatwohnsitzes Schloss Kressendorf hingen teure Kunstwerke, fast alle gestohlen. Hans Frank hatte den Kunstbesitz der polnischen Kirche, des Adels und der Museen plündern lassen. Teures Porzellan, Möbel, Skulpturen und Gemälde. Dass der Krieg verloren ist, weiß Hans Frank früher als andere. Die Rote Armee steht rings um Krakau. Hans Frank flüchtet mit seinem Gefolge erst zu einem Parteifreund in Schlesien und trifft eine Woche später, am 25. Januar, in Bayern ein. Im Dorf Neuhaus am Schliersee, im leerstehenden Café Haus Bergfrieden. Hier richtet er seinen neuen Amtssitz ein. Auf dem nahegelegenen Schoberhof in Fischhausen, den er bereits 1936 gekauft hatte, lebt seine Familie. Auch sein Sohn Niklas Frank. Und hat dort eingerichtet in dem Bergcafé einen sogenannten Andachtsraum, das nannte er selber so. Und dort hing dann die Dame mit dem Merbelin, zwei Rembrandts, ein Raphael, Bildnis eines unbekannten Jünglings. Da war ich nie drin, ja. Auch meine älteren Geschwister waren nie in dem Andachtsraum. Die haben ihn zwar besucht in diesem Bergcafé, wo er dann einen Großteil wohnte, weil die Ehe war nicht mehr gut zwischen meinen Eltern. Hat uns hin und wieder am Schoberhof besucht. Und das weiß ich eben, dass er dann dort am 4. Mai 1945 verhaftet worden ist. Kurz zuvor waren noch meine ältesten Geschwister Norman und Sigrid bei ihm. Sind mit dem Radl hingefahren vom Schoberhof und er hat noch gesagt, ich bin wohl der einzige Reichsminister, der noch in Freiheit Kaffee und Kuchen reichen kann. Neben seinen Tagebüchern und dem goldenen Kelch aus dem 13. oder 14. Jahrhundert aus der Marienkirche in Krakau finden die amerikanischen Offiziere im Bergcafé wenige Monate später auch eine Kiste mit der Aufschrift LRR. Die drei Buchstaben stehen für drei der wichtigsten und teuersten Maler der Kunstgeschichte: Leonardo, Rembrandt und Raphael. Zwei der Gemälde, die darin von Krakau nach Oberbayern transportiert worden waren, hängen auch tatsächlich an den Wänden im Haus Bergfrieden. Die Landschaft mit dem barmherzigen Samariter von Rembrandt van Rijn und die unschätzbare Dame mit dem Hermelin. Eins von nur 15 Gemälden, die sicher von der Hand Leonardo da Vincis stammen. Beide hatte Hans Frank in Polen aus dem Privatmuseum der polnischen Adelsfamilie Czartoryski gestohlen. Er war ja ein großer Kunstinteressierter und die Dame mit dem Hermelin, die hing, das hat mir mein ältester Bruder gesagt, in seinem privaten Büro auf der Burg in Krakau. Daneben hing ein Thermometer, das immer die richtige Temperatur war oder auch wohl ein anderes Ding, wo man auch die Feuchtigkeit messen kann. Da war er sehr sorgfältig. Mir war die Dame sehr eklig, weil die hielt für mich eine Ratte im Arm. Und das fand ich gar nicht gut. Die Bilder von Leonardo und Rembrandt lassen die Amerikaner sofort nach Polen zurückbringen. Raphaels Bildnis des jungen Mannes aber war verschwunden. Dass es der prominente Nazi bei seiner Flucht noch bei sich hatte, ist aber gesichert. Niklas Frank erinnert sich, Jahrzehnte später meldet sich ein junger Mann. Der sei als Junge mit seinem Vater, der mit Waffen handelte, Ende der 40er Jahre, in ein Haus in Schliersee gegangen. Und dort war im Keller, hatte der seine Waffensammlung, aber in einem Nebenraum. Und der Vater ließ ihn in dem Vorraum unten und ging mit dem Waffenhändler in das Haupt, um irgendeine Waffe zu kaufen. Und da habe der Junge, neugierig wie er war, hinter einem Vorhang geschaut und dort hing ein Bild und hat es so beschrieben, den Raphael. Ich weiß sogar das Haus, aber da kamst du nicht rein. Ich bin da mal hingefahren und wenn, ist es auch nicht mehr da. Also es kann sein, dass es noch dort irgendwo hängt und keiner weiß es, was für einen Wert das hat. Auch Wilhelm Ernst von Palaisieux, Franks Freund und Referent für Kunst, sagte gegenüber den Amerikanern aus, er habe den Raphael noch im schlesischen Murau gesehen. Einen Tag bevor er 1954 mit einem Mitglied der Czartoryski-Familie darüber sprechen wollte, wie das Raphael-Gemälde verschwand, kommt von Palaisieux aber bei einem Autounfall ums Leben. Die Ursache bleibt ungeklärt. Ein Restaurator behauptet in den 1960er Jahren ebenfalls, er habe das Bild im Haus von Palaisieux gesehen, zog die Aussage dann aber zurück. Offenbar wurde er unter Druck gesetzt. Hans Franks Adjutant Helmut Pfaffenroth, der den Abtransport der Kunstwerke aus Krakau maßgeblich mitorganisiert hatte, verschwand am Ende des Krieges spurlos. Und Hans Frank selbst machte in seiner Vernehmung im Militärgefängnis in Nürnberg am 31. August 1946 keine konkreten Angaben. Mit Kunstsachen habe ich mich schon beschäftigt, die Burg ausgestattet, die Diensträume. Ich glaube, dass da kaum etwas fehlt. Die wertvollsten Dinge habe ich selbst noch, nicht für mich. Das Ganze war in einem kleinen Bauernhaus, kleinem Nebenschloss. Um diese Gefahr zu vermeiden, habe ich diese Dinge noch mitgebracht, um sie zu bergen, nicht in meine Wohnung. Das habe ich in einem Office behalten und habe eine Liste angefertigt. Wenn das nicht gewesen wäre, wären die Sachen verschwunden. Es waren vielleicht noch 40, 50, 60 Gegenstände von internationalem Rang. Dass das schon nicht für mich persönlich bestimmt ist, geht schon daraus hervor, dass dies lauter Gegenstände waren, die international sozusagen bekannt waren. Einen Leonardo da Vinci kann man nicht wegnehmen. Alle Welt weiß das. Am 16. Oktober 1946 wird Hans Frank nach einem Schuldspruch in den Nürnberger Prozessen hingerichtet, tot durch den Strang. Schon vorher beginnt der polnische Kunsthistoriker Karol Estreicher mit der Suche nach dem Raphael-Porträt. 7-mal fährt er nach dem Krieg mit einem Suchtrupp durch Deutschland, um nach geraubten polnischen Kulturgütern zu suchen. Er findet rund 35.000 von den Nazis geraubte polnische Kunstgegenstände. Das Bildnis des jungen Mannes von Raphael aber bleibt verschollen. Bis heute. Was weiß Niklas Frank über das, was mit dem Bild geschehen ist? Und welche Rolle spielt dabei seine Mutter, Brigitte Frank? Er hat dazu seine eigene Theorie. Es gibt so zwei Möglichkeiten. Wenn meine Mutter doch auch hinten war im Haus Bergfrieden, und das ist ja nicht groß, das Raphael-Bild, dann kann es gut sein, dass sie es einfach eingesteckt hat. Dass sie es eingesteckt hat und dann versetzt hat, irgendwem gegen Fleisch, Butter und Mehl oder sowas bei irgendeinem Bauern. Meine Mutter hatte alles Mögliche, was sie noch hatte an Pelzen und Raubgut und was weiß ich, hat sie alles eingetauscht, weil wir waren da plötzlich bettelarm. Wir flogen aus dem Schoberhof raus und die neuerste Bevölkerung, die sonst dauernd Diener vor uns machte, hat natürlich jetzt plötzlich gesehen, aha, das ist ja eine Verbrecherfamilie und hat sich natürlich von uns abgewandt. Über die zweite Möglichkeit, was mit Raphaels Bildnis geschehen sein könnte, hat Niklas Frank mit seinem 2009 verstorbenen älteren Bruder Norman einmal gesprochen. Wieder ging es um die Mutter. Wenn es wirklich dahin ging, konnte sie unglaublich brutal sein. Da habe ich ihn gefragt und da hat er nur fein gelächelt, als ich sagte, kann es sein, dass die Mutti einfach den Raphael verbrannt hat, weil sie irgendwie zornig war auf den, da hat er nur fein gelächelt. Nun, ich weiß es nicht, er wollte einfach nicht genauer darauf eingehen. Ist das Bild in Flammen aufgegangen oder lagert es seit Jahrzehnten an einem unbekannten Ort? Im Mai 2005 scheint plötzlich Bewegung in die Sache zu kommen. Fahnder der Münchner Polizei fahren nach Neuhaus am Schliersee. Dorthin, wohin Hans Frank 1945 geflohen ist. Die spätere Besitzerin des Gutshauses Schoberhof hat das Bayerische Landeskriminalamt alarmiert. Sie rücken mit schwerem Gerät an, denn im Keller befindet sich ein Tresor. Reporter vom Münchner Merkur waren dabei und berichteten am 12. Mai 2005 von einem enttäuschenden Ergebnis. Abgesehen von einer Zigarettenkippe Marke Gaulois Blond war der Wandtresor leer. Ich denke mir immer noch, es hängt irgendwo in einem Kuchel neben dem berühmten Kreuz, das immer in den bayerischen Bauernstuben hängt und hängt es da vielleicht schon verstaubt. Da war auch sicher kein Glas davor. Oder es liegt auf einem Kellerboden oder sonst wo. Also das ist für mich die schönste Vorstellung, dass irgendwo ein riesiger Wert ist, wobei es mir leid tut, dass die Polen es nicht mehr haben. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, was mit dem Bild geschehen sein könnte. Auch ein US-Soldat könnte die Holztafel 1945 in Bayern gestohlen und per Feldpost in die Heimat geschickt haben. Bilder von Dürer und Cranach sind auf diese Weise in den USA wieder aufgetaucht. Warum nicht auch der Raphael vom Schliersee? Nach Raphaels Bild, das heute über 100 Millionen Dollar wert sein könnte, sucht die Kunstwelt seit 1945. Seitdem ist nur eine später nachkolorierte Schwarz-Weiß-Fotografie des Werkes geblieben und ein leerer Rahmen. Der nächste ungeklärte Fall eines verschwundenen Meisterwerkes. Ein Gemälde, dessen Wert Kunstexperten schon vor einem Jahrzehnt auf rund 250 Millionen Dollar schätzten. Womit es das wertvollste gestohlene Kunstwerk der Welt wäre. Darauf zu sehen, ein Mann und eine Frau sitzen an einem Cembalo. Eine zweite Frau steht daneben und singt. Es ist Jan Vermeers Das Konzert. Entstanden ist das Gemälde um das Jahr 1665. Verschwunden ist es 1990. Schlagzeilen macht es bis heute. Breaking news, a key figure in the unsolved mystery of the Isabella Stewart Gardner Museum. Es kommt selten vor, dass der Tod eines Museumswächters landesweit in den US-Nachrichten verkündet wird. so wie auf NBC am 27. Februar 2024. Der Verstorbene heißt Richard Abeth. Er stand sein Leben lang unter Verdacht, am spektakulären Diebstahl eines bedeutenden und eines der teuersten Werke der Kunstgeschichte beteiligt gewesen zu sein. Richard Abeth, the museum security guard who was on duty the night of the heist, has passed away. Der Nachrichtensprecher sagt, Richard Abeth sei nach langer Krankheit im Alter von 57 Jahren gestorben. Er war der Wächter, der den Tätern beim Überfall auf das Bostoner Museum 1990 die Tür geöffnet hatte. Niemand wurde dafür jemals verurteilt und keines der Werke wurde jemals wiedergefunden. Abeth hatte immer gesagt, dass er nicht in den Raub verwickelt gewesen sei. Lässt sich dieser Fall nach über 3 Jahrzehnten lösen? Was ist damals wirklich passiert? My name is Christopher Marinello. I'm an attorney and CEO of Art Recovery International. Mein Name ist Christopher Marinello. Ich bin CEO von Art Recovery International. Wir sind darauf spezialisiert, gestohlene, geplünderte Kunstwerke wiederzufinden. Und wir lösen komplizierte Eigentumsfragen zu Kunst- und Sammlerstücken. Complex title disputes over fine art and collectibles. Christopher Marinello lebt in London. Ihn zu treffen ist nicht einfach. Die Adresse seines Büros ist geheim, seit seine Recherchen Kunstdiebe ins Gefängnis gebracht haben. Einem Treffen an einem neutralen Ort stimmt er erst zu und sagt dann kurzfristig wieder ab. Keine Zeit, zu beschäftigt. Schließlich kommt nach langem Hin und Her eine Videoschalte zustande. Er erzählt, dass er zum Fall in Boston immer wieder Hinweise bekomme, zum Teil absurde Hinweise. For example, naming country music stars as the perpetrators. Country Stars als angebliche Täter zum Beispiel. Oder eine junge Frau, die sagte, mein Freund ist ein Ex-Polizist, hatte eine Uniform und war zu der Zeit in der Gegend. Das alles habe ich an das FBI weitergegeben. So these are things that I have turned over to the FBI. Wie lässt sich solch ein Fall nach über 30 Jahren lösen? Das sind die Fakten. Es ist die Nacht vom 17. auf den 18. März 1990. Zwei Männer klingeln an der Seitentür des Isabella Stewart Gardner Museums im Westen von Boston. Der Nachtwächter Richard Abeth betätigt den elektronischen Türöffner. Die Einbrecher betreten ungehindert das Gebäude. Sie haben es auf eine der wertvollsten Kunstsammlungen der Vereinigten Staaten abgesehen, mit Gemälden von Rembrandt und Raphael bis zu Manet und Renoir, mit kostbaren Teppichen, Porzellanen und Kunsthandwerk. Und mit einem der wenigen Kunstwerke, die es vom niederländischen Altmeister Vermeer van Delft überhaupt noch gibt. Well, Vermeer did not make many works of art. I mean, I think we're talking about 35, 36 paintings, so they're extremely rare. Vermeer hat nicht viele Bilder gemalt, 35, 36 vielleicht. Sie sind extrem selten und extrem schön. Angesehene Sammler und wichtige Museen haben sie über die Jahrhunderte gesammelt. Dieser aus dem Isabella Stewart Gardner Museum war einer der wenigen Vermeers in den USA. Und wer das Museum besucht hat, hat ihn geliebt. Außerdem war das ein sehr teures Kunstwerk. Und als es 1990 verschwand, war das ein unglaubliches Verbrechen. Nicht nur für die Menschen in Boston, sondern weltweit. Incredible crime, not only for the people of Boston, but for the people of the world. Neben Vermeers Gemälde Das Konzert verschwinden in besagter Nacht auch 12 andere Kunstwerke. Der Nachtwächter gibt im Anschluss zu Protokoll, die Männer hätten Polizeiuniformen getragen und behauptet, nach einem Fehlalarm in der Nacht wollten sie nur nach dem Rechten sehen. Tatsächlich überwältigen sie Abeth und einen Kollegen, fesseln und knebeln sie mit Gaffertape und sperren die beiden in den Keller des Museums. Es ist eine seltsame Auswahl, die die Räuber in relativer Ruhe von den Wänden reißen und aus den Rahmen schneiden. Die Landschaft von Rembrandt und vor allem das Konzert von Vermeer gehören sicher zu den Hauptwerken des Gardner Museums. Mehrere Degas-Zeichnungen oder eine nur briefmarkengroße Rembrandt-Radierung aber haben weder großen kunsthistorischen noch materiellen Wert. Millionenwerke von Raphael und Michelangelo rühren die Täter dagegen gar nicht an. 81 Minuten halten sie sich im Gebäude auf. Das dokumentieren die Bewegungsmelder des Museums. Kameras gibt es im Innern nicht. Um 2.45 Uhr verlassen die beiden Männer das Museum wieder, mit Gemälden, Zeichnungen und Kunsthandwerk, deren Wert die Polizei damals auf 200 Millionen Dollar schätzt. Heute wären es durch die Entwicklungen am Kunstmarkt wohl über 500 Millionen. Das FBI weiß, wer das gestohlen hat. Sie haben zwei Leute identifiziert. Sie sagen es nur nicht der Öffentlichkeit. Aber das steht in ihren Akten. Sie wollen nur die Namen nicht veröffentlichen. Deshalb sagen sie, die Verbrecher seien tot. Vielleicht, um doch noch den Hintermännern auf die Spur zu kommen, vermutet Christopher Marinello. Wie bei jedem großen Kunstraub gab und gibt es viele Gerüchte um die wahren Hintergründe. Von der italienischen Mafia und der Patriarca-Familie ist in den vergangenen Jahrzehnten die Rede. Eine Familie, die immer wieder in Kunstdiebstähle in den Neuenglandstaaten verwickelt war. Es gibt aber auch noch andere Mutmaßungen. Über James Whitey Bulger und seine Winter Hill Gang. Über Mitglieder der in Boston starken irischen Community innerhalb der organisierten Kriminalität. Immerhin fand der Bilderraub am Vorabend des Nationalfeiertags St. Patrick's Day statt. Und andere Kunsträuber hatten schon 1974 aus einem britischen Landhaus ebenfalls einen Vermeer gestohlen, angeblich um Mitglieder der IAA aus einem Gefängnis freizupressen. Artnapping heißt diese Spielart der Kunstkriminalität. Das Problem für die Ermittler in Boston ist seit 1990 nur, dass sich bis heute niemand gemeldet hat, um die Bilder zurückzugeben. Und das, obwohl die Museumsstiftung erst 5 und inzwischen 10 Millionen Dollar Belohnung für Hinweise ausgesetzt hat. Hat niemand wenigstens eins der 13 gestohlenen Werke irgendwann einmal irgendwo gesehen? Ich habe meine Theorien. 10 Millionen sind eine Menge Geld. Genug, um sogar den härtesten Mafia-Boss dazu zu bringen, seine Kollegen sitzen zu lassen und die Belohnung zu kassieren. Ich glaube, dass die Leute, die die Bilder haben, den Ermittlungsbehörden nicht vertrauen. Die glauben nicht, dass es die Belohnung wirklich gibt und befürchten eine verdeckte Operation. Deshalb hat sich noch niemand gemeldet. Es kann aber auch sein, dass der die Werke mal versteckt hat, nicht mehr lebt. Dann sind sie erst einmal verloren. Bis sie womöglich eines Tages durch Zufall in ihrem Versteck gefunden werden. Was aber, wenn sich die Entdecker nicht trauen, Kontakt mit den Behörden aufzunehmen? Aus Angst, womöglich selbst des Diebstahls beschuldigt zu werden. Marinellos private Sicherheitsfirma Art Recovery International arbeitet seit Jahren mit den Ermittlungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Und gegebenenfalls verhandelt Marinello auch mit der anderen Seite, mit den Dieben, über diskrete Lösungen, wie diese Werke zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückkommen können. Ich würde vorschlagen, dass Sie jemanden wie mich kontaktieren, der dann das FBI kontaktiert. Ich würde von denen eine schriftliche Zusicherung bekommen, dass man die ausgesetzte Belohnung auf ein Treuhandkonto einzahlt und dass man sie für nichts belangt. Sie würden dann das Kunstwerk in mein Büro bringen, wo ich es treuhänderisch übernehme. Und wenn das Geld dann da ist, würde ich den Tausch vollziehen. Sie würden ihrer Wege gehen und das Museum wäre glücklich. Das ist mein Szenario. Besteht auch nach über 3 Jahrzehnten die Chance, dass die Kunstwelt eines der wenigen Gemälde von Vermeer van Delft wieder zurückbekommt? Absolut, diese Gemälde existieren noch. Auch wenn Kriminelle von anderen Kriminellen dafür bezahlt werden, Kunstwerke zu zerstören, würden sie das nicht. Weil sie immer noch denken, dass man Geld damit verdienen könnte. Deshalb glaube ich, dass diese Kunstwerke immer noch irgendwo vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Oder dass die Besitzer warten, bis sie sich sicherer fühlen, um die 10 Millionen Belohnung zu kassieren. Fast zeitgleich mit Vermeers Konzert im Frühjahr 1990 verschwindet auch das Bildnis des Dr. Gachet von Vincent van Gogh. Nur nicht ganz so spurlos. Nach der Rekordauktion bei Christie's landet es in Tokio. Wenige Jahre später geht es in den Besitz des Österreichers Wolfgang Flöttl über, der es auch Ende der 90er Jahre wieder verkaufen muss. Seitdem verliert sich die Spur des letzten Porträts, das Vincent van Gogh kurz vor seinem Selbstmord gemalt hat. In der Kunstwelt gibt es viele Gerüchte, wer im Besitz des Bildes sein könnte. Lange Zeit wurde der Name des Nudelherstellers Barilla gehandelt. Andere Male hieß es, der Van Gogh gehöre einer Familie, die der italienischen Mafia nahestünde. Wieder andere sagen, es sei im Besitz einer Multimilliardärsfamilie, die am Luganersee zu Hause sei. Das ist auch die Vermutung des Investigativreporters Mike Forsythe von der New York Times. Wie viele Leute sagen, sie wüssten, wo etwas ist? Aber man darf sie nicht zitieren. Und wissen sie es aus erster Hand? Oder haben sie es nur von jemandem gehört, der es von jemandem gehört hat? Je mehr Leute dasselbe sagen, solange sie nicht alle miteinander reden und es sich um eine Art Kreislauf handelt, desto vertrauensvoller ist die Info. Aber es ist extrem schwierig, vor allem wenn man, wie wir vermuten, mit einer sehr zurückgezogen lebenden Familie konfrontiert wird, von der wir glauben, dass sie dieses Gemälde besitzt. Diese Familie, die immer wieder genannt wird, bestreitet auf Anfrage, im Besitz des Dr. Gachet zu sein. Warum die Eigentümer im Verborgenen bleiben wollen, darüber lässt sich nur spekulieren. Van Gogh hatte einen Wunsch. Seine Werke sollten auch 100 Jahre später noch den Ausdruck ihrer Zeit wiedergeben. Er hat mehr als das bekommen. Denn das Bildnis des Dr. Gachet steht wie kaum ein anderes Werk auch für unsere Gegenwart. Especially what's been happening to the painting in the last 35 years is very much an expression of our time. Vor allem das, was in den letzten 35 Jahren mit dem Gemälde passiert ist, trägt den sehr starken Ausdruck unserer Zeit. You know, because a very wealthy person bought it. Eine sehr wohlhabende Person hat es gekauft. Diese wohlhabenden Leute können Dinge aufkaufen, die in Museen waren. These wealthy people can buy up things that were in museums and they disappear. And they don't. Sie verschwinden damit und teilen sie nicht mehr mit der Welt. Und wir erleben ein ganzes Netzwerk an Leuten, die Dinge geheim halten wollen. Es sind nicht nur die Kunsthändler, sondern auch die Museumskuratoren, weil sie die Leute nicht verärgern wollen, indem sie verraten, wo diese Kunstwerke sind, weil sie theoretisch weiterhin Gemälde als Leihgaben bekommen wollen. Dahinter steckt ein ganzes System der Verschwiegenheit. Wird das Bildnis des Dr. Gachet wieder ans Licht der Öffentlichkeit kommen? Der Kunsthistoriker Wouter van der Veen. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps, mais je pense que raisonnablement es wird noch Zeit brauchen. Ich denke, dass man ehrlicherweise mit etwa 20 Jahren rechnen muss, im Moment. Aber wo Rauch ist, ist auch Feuer. Irgendwo werden wir ihn wiederfinden. Und wie steht es um den unbekannten jungen Mann von Raphael, der seit 1945 verschwunden ist? Oder um Vermeers Konzert, das 1990 zum letzten Mal gesehen wurde. Kunstjäger Christopher Marinello. They are two unbelievably irreplaceable works of art that are part of the entire world's cultural heritage. They both need to come home. Zwei unglaublich unersetzliche Kunstwerke, die zum kulturellen Erbe der ganzen Welt gehören. Sie müssen beide nach Hause kommen. And I believe that one day they will, both of them. Und ich glaube, dass sie das eines Tages tun werden, alle beide. I'm a little bit more nervous about the Raphael because it could have been damaged during the war. It was a war zone at the time, but you know, we have been surprised. Beim Raphael bin ich etwas nervöser, weil er während des Krieges beschädigt worden sein könnte. Damals herrschte Krieg. Aber wissen Sie, wir wurden schon oft überrascht. Manche sagen, es gibt so viel Kunst auf der Welt. Wieso kommt es da auf ein Meisterwerk mehr oder weniger an? Mike Forsythe. So obviously the art dealing world, the art auction world would give that answer, right? Die Welt des Kunsthandels, die Welt der Kunstauktionen würde diese Antwort geben, oder? You know, ask museum curators, ask art historians that question, and they would probably disagree. Aber fragen Sie mal Museumskuratoren oder Kunsthistoriker, die diese Frage stellen. Und die würden wahrscheinlich anderer Meinung sein. And you know, one argument that I've heard recently, which I find very compelling, you know, is that these paintings have to be out there. Ein Argument, das ich in letzter Zeit gehört habe und das ich sehr überzeugend finde, ist, dass diese Gemälde da draußen sein müssen, in der Öffentlichkeit, nicht nur für das kunstinteressierte Publikum oder die Leute, die es werden könnten, und nicht nur, um sich daran zu erfreuen, sondern auch, um Teil der Diskussion zu sein, um neue Künstler zu inspirieren. If it's hidden, you know, castle somewhere or God forbid in a warehouse in Geneva or Singapore in a box, you know, then it's not going to be part of the conversation. Über diese Gemälde muss gesprochen werden, denn wenn sie irgendwo in einem Schloss oder Gott bewahre, in einem Lagerhaus in Genf oder Singapur in einer Kiste versteckt sind, dann werden sie nicht Teil des Gesprächs sein. Van Gogh, Vermeer, Raphael. Auf der Suche nach verschollenen Meisterwerken. Ein Feature von Stefan Koldehoff und Johannes Nichelmann. Es sprachen Anne Müller, Timo Niesner, Gregor Höppner und Rosario Bohner. Ton Alexander Brennecke und Florian Balmer. Mitarbeit Jörn Strehler-Pohl. Regie Johannes Nichelmann. Redaktion Tina Klopp und Dörte Fiedler. Eine Produktion von Studio J im Auftrag des Deutschlandfunk in Zusammenarbeit mit dem ZDF 2024.